Es heißt, die Hornburg sei noch nie gestürmt worden, sagte Theodin. Doch jetzt kommen mir Zweifel. Die Welt wird anders, und alles, was einst stark war, erweist sich nun als unsicher. Wie soll ein Turm solcher Überzahl und solch ungestümem Hass standhalten? Hätte ich gewusst, dass Isengard so stark geworden ist, wäre ich vielleicht nicht so forsch dagegen ins Feld geritten, trotz allen Künsten Meister Gandalfs. Sein Rat erscheint mir jetzt nicht mehr so gut wie in der Morgensonne. Über Gandalfs Rat urteilt erst, wenn alles vorüber ist, Herr, sagte Aragorn. Das Ende wird nicht lange auf sich warten lassen, sagte der König. Aber ich will es nicht hier erwarten wie ein alter Dachs in der Falle. Schneemähne, Hasufell und die Pferde meiner Garde stehen im Innenhof. Wenn der Morgen graut, lasse ich Helmshorn blasen und reite aus. Reitest du mit mir, Arathorns Sohn? Vielleicht können wir uns einen Weg bahnen. Oder wir finden ein Ende, das eines Liedes würdig ist, wenn danach noch jemand übrig bleibt, um uns zu besingen. Ich reite mit euch, sagte Aragorn. Dann ließ er den König allein und ging auf die Mauern, machte die Runde, sprach den Männern Mut zu und griff selbst in den Kampf ein, wo er am heftigsten tobte. Legolas ging mit ihm. Sprengfeuer krachten unter ihnen, dass die Steine bebten. Greifhaken wurden heraufgeworfen und Leitern angestellt. Immer wieder kamen Orks bis auf die Mauerkrone, und immer wieder warfen die Verteidiger sie hinunter. Dorn auf die Mauer über dem großen Tor, die auf ihn abgeschossenen Pfeile nicht beachtend. Er blickte umher und sah den Himmel im Osten blass werden. Dann hob er die leere Hand mit der Innenfläche nach außen, zum Zeichen der Unterhandlung. Die Orks johlten und lästerten. »Runterkommen, runterkommen«, brüllten sie. »Wenn du mit uns reden willst, dann komm runter. Bring deinen König gleich mit. Wir sind die kampferprobten Uruk-hai. Wir holen ihn aus seinem Loch, wenn er nicht kommen will. Bring deinen feinen König mit.« »Der König kommt und geht, wann es ihm beliebt«, sagte Aragorn. »Was willst du dann hier?« antworteten sie. »Was glotzt du in die Gegend? Um zu sehen, wie stark unser Heer ist. Wir sind die kampferprobten Uruk-hai.« »Ich will sehen, ob es bald morgen wird«, sagte Aragorn. »Morgen, na und?« höhnten sie. »Wir sind die Uruk-hai. Wir kämpfen bei Tag und bei Nacht und bei jedem Wetter. Wir töten euch, egal ob die Sonne oder der Mond scheint. Freu dich auf den Morgen.« »Niemand weiß, was der neue Tag bringen wird«, sagte Aragorn. »Verschwindet hier, oder es wird euch leid tun.« »Mach, dass du von der Mauer kommst, oder wir schießen dich ab«, riefen sie. »Das ist keine Verhandlung. Du hast nichts zu sagen.« »Doch, eines hab ich euch noch zu sagen«, antwortete Aragorn. »Kein Feind hat die Hornburg je eingenommen. Zieht ab, oder nicht einer von euch wird verschont. Nicht einer wird mit dem Leben davonkommen und im Norden Meldung machen. Ihr wisst nicht, in welcher Gefahr ihr schwebt.« Ganz wie ein König stand Aragorn über dem zertrümmerten Tor vor den Scharen der Feinde. Und vielen von den wilden Menschen kamen Bedenken. Sie blickten über die Schulter ins Tal hinter sich, und manche schauten zweifelnd zum Himmel auf. Die Orks aber lachten schallend, und ein Hagel von Spießen und Pfeilen schwirrte über die Mauer, als Aragorn heruntersprang. Dann gab es ein Krachen und einen Feuerstoß. Der Mauerbogen über dem großen Tor, auf dem er eben noch gestanden hatte, stürzte in einer Wolke von Rauch und Staub in sich zusammen. Die Barrikade war zerstreut, als hätte der Blitz eingeschlagen. Aragorn rannte zum Turm des Königs. Aber als der Staub sich setzte und die Orks ringsum sich brüllend zum Sturmangriff bereit machten, kam hinter ihnen ein Gemurmel auf, wie ein Wind aus der Ferne, und schwoll zu einem Gewirr von vielen Stimmen an, die Unerhörtes in die Dämmerung hinausschrien. Als die Orks, die schon auf den Felsen standen, die Schreckenslaute hörten, zögerten sie, und schauten sich um. Und plötzlich erschallte vom Turm herab Helms ohrenbetäubendes Horn. Viele Orks warfen sich flach zu Boden und hielten sich mit ihren Klauen die Ohren zu. Von weit hinten aus der Klamm kam das Echo. Stoß für Stoß, als stünde auf jedem Felsen und jeder Bergkuppe ein riesiger Hornbläser. Die Männer auf den Mauern aber horchten erstaunt auf, denn das Echo verhallte nicht, sondern setzte sich fort in den Hügeln am Rand des Tales, und die Hornstöße kamen näher, wurden lauter, feurig und furchtlos und schienen einander zu antworten. »Helm! Helm!« schrien die Reiter. »Helm ist erwacht und zieht in den Kampf! Helm für König Theoden!« Und bei diesem Ruf erschien der König. Schneeweiß war sein Ross, golden sein Schild und lang sein Speer. Rechts neben ihm ritt Aragorn, Elendils Erbe, und hinter ihm kamen die Edlen aus dem Hause Eorls des Jungen. Hell wurde der Himmel, und die Nacht verging. »Auf, Eorlingas!« Brüllend und in donnerndem Galopp stürmten sie vor, die Rampe vom Tor preschten sie herab, über den Uferweg, und dann stießen sie durch Isengards Heere, wie der Wind durchs Gras läuft. Aus der Klamm hinter ihnen kamen die Schlachtrufe der Männer aus den Höhlen, die nun die Feinde vor sich hertrieben. Alle, die noch auf dem Felsen waren, strömten hervor, und noch immer hallten Hornstöße aus den Hügeln wider. Vorwärts ritten sie, der König und seine Getreuen. Helden und Hauptmänner der Feinde sanken vor ihnen hin oder flohen. Weder Ork noch Mensch hielt ihnen stand. Alle kehrten den Schwertern und Speeren der Reiter den Rücken und dem Talausgang das Gesicht zu. Sie heulten und jammerten, denn unbegreifliche Schrecknisse waren mit dem Anbruch des Tages über sie hergefallen. So kam König Theoden von Helms Tor herab und hieb sich den Weg zum großen Damm frei. Dort machte der Trupp Halt. Es wurde hell. Die ersten Sonnenstrahlen fielen über die Hügel im Osten und machten ihre Speerspitzen schimmern. Doch sie saßen sprachlos auf ihren Pferden und blickten ins Klammtal hinunter. Das Land war nicht wiederzuerkennen. Wo zuvor ein grünes Tal gelegen hatte, mit grasigen Hängen, die sich ein Stück weit zu den Bergen hinaufzogen, da stand nun ein Wald. Hohe, dicke Bäume, kahl und stumm, Reihe für Reihe hintereinander, mit struppigem Geäst und altersgrauen Kronen, die knorrigen Wurzeln ins hohe Gras versenkt. Unter ihnen war Dunkelheit. Nur eine Viertelmeile offenes Gelände lag zwischen dem Damm und dem Rand dieses namenlosen Waldes. Dort drängte und duckte sich nun Sarumans stolzes Heer, eingekeilt zwischen dem furchtbaren König und den entsetzlichen Bäumen. Von Helms Tor strömten sie herab, bis der ganze Streifen oberhalb des Damms von ihnen frei war, aber darunter liefen sie nun dicht an dicht durcheinander wie Fliegenschwärme. Vergebens kletterten und krochen sie die Seitenwände der Talmulde empor, um zu entkommen. Im Osten waren die Hänge zu steil und felsig, und zur Linken, von Westen, nahte nun ihr Verhängnis. Auf einem der Kämme dort erschien ein Reiter, in Weiß, schimmernd in der aufgehenden Sonne. Hornstöße schallten über die Hügel. Hinter dem Reiter kamen 1000 Mann zu Fuß die langen Hänge herabgeeilt, die Schwerter in der Hand. Mitten unter ihnen ging ein Hüne mit rotem Schild. An den Rand des Tals gelangt, setzte er ein großes schwarzes Horn an die Lippen und blies einen weithallenden Ton. »Erkenbrand«, riefen die Reiter, »Erkenbrand!« »Seht ihr den weißen Reiter«, rief Aragorn, »Gandalf ist wieder da.« »Mithrandir, Mithrandir«, sagte Legolas, »das nenne ich Zaubern. Kommt, diesen Wald möchte ich sehen, ehe der Zauber vorüber ist.« Brüllend rannten Isengards Soldaten hin und her, immer vor einem Gräuel zum anderen flüchtend. Wieder erschallte das Horn vom Turm herab. Auf sie nieder stießen die Reiter des Königs durch die Bresche im Deich. Auf sie nieder von den Hügeln stieß Erkenbrand, der Herr der Westfold. Auf sie nieder stieß Schattenfell, der sicheren Tritts den Hang herabkam, wie eine Gemse in den Bergen. Der weiße Reiter ging auf sie los, und der Schrecken, der ihm vorauseilte, raubte den Feinden den Verstand. Die wilden Menschen warfen sich vor ihm auf den Bauch. Die Orks wussten nicht aus noch ein und warfen heulend Schwert und Speer weg, wie schwarzer Rauch, den ein aufkommender Wind davontreibt, flohen sie. Winselnd schlüpften sie in den Schatten der Bäume, und aus diesem Schatten. Der Weg nach Isengard. Und so trafen sie im Licht eines schönen Morgens auf der grünen Wiese am Klammbach wieder zusammen. König Theoden und Gandalf der Weiße Reiter. Bei ihnen waren Aragorn, Arathorns Sohn, Legolas der Elb, Erkenbrand von der Westfold und die Edlen aus der Goldenen Halle. Um sie versammelten sich die Rohirrim, die Reiter der Mark. Und größer noch als ihre Siegesfreude war das Erstaunen, mit dem sie auf den Wald blickten. Plötzlich erhob sich frohes Geschrei, und vom Damm herab kamen die Männer, die in die Klamm getrieben worden waren. Es kamen der alte Gamling und Eomer, Eomunds Sohn, und Seite an Seite mit ihnen kam Gimli der Zwerg. Er hatte keinen Helm mehr auf und einen blutbefleckten Leinenverband um den Kopf, doch seine Stimme war voll und stark. 42, Herr Legolas, rief er. Ach, aber nun ist meine Axt schartig, denn der 42. hatte einen eisernen Kragen um den Hals. Und wie steht's bei dir? Um einen bist du mir voraus, antwortete Legolas. Doch gern gönne ich dir den Vorteil, so froh bin ich, dich auf den Beinen zu sehen. Willkommen, Eomer, Schwestersohn, sagte Theoden. Nun, da ich dich wohlbehalten sehe, bin ich erst recht froh. »Seid gegrüßt, Herr der Mark«, sagte Eomer, »die dunkle Nacht ist vorüber und es ist wieder Tag.« Doch dieser Tag bringt seltsame Neuigkeiten. Erstaunt blickte er zuerst auf den Wald und dann zu Gandalf. »Wieder einmal kommst du unerwartet in der Stunde der Not«, sagte er. »Unerwartet«, sagte Gandalf, »ich habe doch gesagt, ich komme wieder und treffe euch hier.« Doch weder wann noch wie du kommen würdest, hattest du vorausgesagt. Seltsame Hilfe bringst du. Das ist ein starker Zauber, Gandalf der Weiße. Mag sein, aber bis jetzt habe ich noch gar nichts gezeigt. Ich habe nur in einer gefährlichen Lage guten Rat erteilt und mir Schattenfels Schnelligkeit zunutze gemacht. Mehr verdankt ihr der eigenen Tapferkeit und den unermüdlichen Beinen der Männer von der Westfold, die die ganze Nacht hindurch marschiert sind. Da sahen sie ihn alle nur noch erstaunter an, und manche blickten misstrauisch zum Wald hin und strichen sich mit der Hand über die Stirn, als glaubten sie, ihre Augen sähen anders als seine. Gandalf lachte laut und lange. »Die Bäume«, sagte er, »jawohl, ich sehe den Wald ebenso deutlich wie ihr, aber er steht hier ohne mein Zutun. Das ist etwas, womit selbst die Weisen nicht rechnen können. Was hier geschehen ist, war besser als mein Plan und übertraf sogar meine Hoffnungen. »Wenn also nicht von dir herbeigezaubert, von wem dann?« sagte Theoden. »Von Saruman nicht, so viel ist klar. Gibt es denn einen noch mächtigeren Weisen, von dem wir nie gehört haben?« »Es ist kein Zauber, sondern eine viel ältere Macht«, sagte Gandalf, »eine Macht, die schon auf der Erde umging, ehe die Elben sangen oder die Zwerge hämmerten, eh Erz ward gefunden und Baum gefällt, als jung unter Monde lag die Welt, eh Ring ward geschmiedet, war er schon alt, eh Unheil erweckt, ging er um im Wald.« »Und was könnte die Lösung deines Rätsels sein?« sagte Theoden. »Wenn ihr es wissen wollt, dann kommt mit mir nach Isengard«, antwortete Gandalf. »Nach Isengard«, riefen alle. »Ja«, sagte Gandalf, »ich reite noch einmal nach Isengard, und wer will, kann mitkommen. Da gibt es vielleicht Seltsames zu sehen.« »Aber in der Mark haben wir nicht genug Streiter, selbst wenn alle versammelt und von ihren Wunden und der Müdigkeit geheilt wären, um Sarumans Festung anzugreifen«, sagte Theoden. »Dennoch, ich reite nach Isengard«, sagte Gandalf. »Ich werde nicht lange dort bleiben. Mein Weg führt jetzt nach Osten. Erwartet mich in Edoras, ehe der Mond wieder abnimmt.« »Nein«, sagte Theoden, »in der dunklen Stunde vor Morgengrauen habe ich an dir gezweifelt. aber jetzt wollen wir uns nicht trennen. Ich komme mit, wenn du es mir rätst.« »Ich will mit Saruman sprechen, sobald es geht«, sagte Gandalf. »Und da er euch großes Unrecht getan hat, träfe es sich gut, wenn ihr dabei wäret. Doch wie bald und wie schnell könntet ihr reiten?« »Meine Männer sind müde von der Schlacht«, sagte der König, »und auch ich bin müde, denn ich bin weit geritten und habe wenig geschlafen. Leider ist mein Alter nicht vorgespiegelt oder mir von Schlangenzungen nur eingeflüstert. Es ist ein Gebrechen, von dem kein Arzt mich ganz wird heilen können. Nicht einmal Gandalf.« »Dann können alle, die mit mir reiten sollen, sich jetzt zur Ruhe legen«, sagte Gandalf. »Wir brechen auf im Schutze der Abenddämmerung. Das ist auch gut so, denn mein Rat ist, dass von nun an all unser Kommen und Gehen so geheim bleiben sollte wie irgend möglich. Aber nehmt nicht viele Männer zum Geleit mit, Theoden. Es geht zu einer Verhandlung, nicht zum Gefecht.« Dann wählte der König Männer aus, die unverletzt geblieben waren und ein schnelles Pferd hatten, und schickte sie mit der Siegesmeldung in alle Täler der Mark. Zugleich überbrachten sie den Aufruf des Königs, der allen Männern, ob jung oder alt, befahl, schnellstens nach Edoras zu kommen. Dort wollte der König am zweiten Tag nach Vollmond alle waffenfähigen Männer versammelt sehen. Für den Ritt nach Isengard wählte der König als Begleiter Eomer und 20 Mann seines Haustrupps. Mit Gandalf würden Aragorn, Legolas und Gimli reiten. Der Zwerg mochte trotz seiner Verwundung nicht zurückbleiben. »Es war nur ein schwacher Hieb, und der Helm hat ihn abgelenkt«, sagte er. »Von so einem Orkkratzer lasse ich mich nicht zurückhalten.« »Ich kümmere mich um die Wunde, wenn du dich hinlegst«, sagte Aragorn. Burg zurück und legte sich schlafen. Er schlief so ruhig wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und auch die Männer, die ihn begleiten sollten, fanden Ruhe. Doch für alle anderen, soweit sie die Nacht unverletzt und mit heilen Knochen überstanden hatten, begann eine mühsame Plackerei. Denn viele waren im Kampf gefallen und lagen tot auf dem Feld oder in der Klamm. Von den Orks war keiner am Leben geblieben. Ihrer Leichen waren unzählige. Doch von den Dunländern hatten sich viele ergeben, die nun das Schlimmste befürchteten und um Gnade flehten. Die Männer der Mark nahmen ihnen die Waffen ab und schickten sie an die Arbeit. »Helft uns nun, das Böse wieder gut zu machen, zu dem ihr beigetragen habt«, sagte Erkenbrand zu ihnen, »und nachher sollt ihr einen Eid schwören, nie wieder unter Waffen die Isenfurten zu überschreiten oder mit den Feinden der Menschen zusammenzugehen. Und dann dürft ihr in euer Land zurückkehren. Denn ihr seid von Saruman irregeführt worden. Viele von euch haben zum Lohn für ihr Vertrauen auf ihn den Tod gefunden. Aber hättet ihr gesiegt, wäre es euch nicht viel besser ergangen.« Die Dunländer staunten, denn Saruman hatte ihnen eingeredet, die Menschen von Rohan seien brutale Schlechter und würden ihre Gefangenen bei lebendigem Leibe verbrennen. In der Mitte des Feldes vor der Hornburg wurden zwei Grabhügel aufgeworfen, und unter ihnen wurden alle Reiter der Mark zur Ruhe gelegt, die bei der Verteidigung gefallen waren. Die aus den östlichen Tälern auf der einen Seite, die aus der Westfold auf der anderen. Ein Grab für sich im Schatten der Burg bekam Hama, der Hauptmann der königlichen Leibwache. Er war vor dem Tor gefallen. Die Orks wurden zu großen Haufen übereinander geworfen, weit ab von den Gräbern der Menschen und unweit des Waldrandes. Und die Menschen wussten nicht, wohin mit ihnen, denn die Aasberge waren zu hoch, als dass man sie hätte begraben oder verbrennen können. Brennholz war knapp, und den seltsamen Bäumen mit der Axt zu Leibe zu rücken, hätte selbst dann niemand gewagt, wenn Gandalf sie nicht darauf hingewiesen hätte, wie gefährlich es sei, hier auch nur einen Zweig oder ein Stückchen Rinde anzurühren. »Lass die Orks liegen«, sagte Gandalf. »Der Morgen wird neuen Rat bringen.« Am Nachmittag machte sich der König mit seinem Gefolge zum Aufbruch bereit. Die Bestattungsarbeiten begannen eben erst, und Theoden trauerte um Hama, seinen Hauptmann, und warf ihm die erste Handvoll Erde aufs Grab. Viel Leid hat Saruman mir und dem ganzen Land zugefügt, sagte er, und ich werde es nicht vergessen, wenn ich ihm begegne. Die Sonne sank schon zu den Hügeln im Westen der Talschluchten herab, als Theoden und Gandalf mit ihren Begleitern vom Damm herabritten. Hinter ihnen hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, sowohl die Reiter als auch die Leute aus der Westfold, auch die Alten und Jungen, Frauen und Kinder, die nun aus den Höhlen gekommen waren. Mit hellen Stimmen sangen sie ein Siegeslied, und dann verstummten sie, die Augen in angstvoller Ungewissheit, was nun geschehen würde, auf die Bäume gerichtet. Die Reiter kamen an den Rand des Waldes und hielten an. Die Pferde wie die Menschen scheuten sich, ihn zu betreten. Grau und drohend standen die Bäume vor ihnen, von einem Dunst oder Schatten umhangen. Die Enden ihrer langen, schleppenden Zweige hingen herab wie tastende Finger. Ihre Wurzeln standen vom Boden ab wie Gliedmaßen seltsamer Ungeheuer, und dunkle Löcher taten sich unter ihnen auf. Gandalf aber, an der Spitze des Zuges, ritt drauf zu, und wo der Weg, der von der Hornburg herabkam, auf den Wald traf, da sahen sie nun eine Öffnung, eine Art Torbogen unter gewaltigen Ästen. Gandalf ritt hindurch, und sie folgten ihm. Zu ihrem Erstaunen führte der Weg weiter durch den Wald immer am Klammbach entlang, und der Himmel über ihnen war frei und von goldenem Licht erfüllt. Aber gleich neben ihnen herrschte zu beiden Seiten Dämmerung zwischen den Baumreihen, die weiter hinten in undurchdringlichen Schatten überging. Und von dort hörten sie das Ächzen und Knarren von Ästen, fernes Geschrei und ein Geräusch, das wie ein wortloses Gemurmel von wütenden Stimmen klang. Von den Orks oder anderen Lebewesen war nichts zu sehen. Legolas und Gimli ritten nun zusammen auf einem Pferd, und sie hielten sich dicht hinter Gandalf, denn Gimli traute diesem Wald überhaupt nicht. »Heiß ist es hier drinnen«, sagte Legolas zu Gandalf. »Ich spüre eine kochende Wut ringsum. Spürst du nicht, wie die Luft in die Ohren pocht?« »Ja«, sagte Gandalf. »Was mag aus den elenden Orks geworden sein?« sagte Legolas. »Das, glaube ich, wird niemand je erfahren«, sagte Gandalf. Schweigend weiter. Aber Legolas schaute immerzu nach links und rechts und hätte oft gern angehalten, um auf die Waldgeräusche zu lauschen, wenn Gimli es gestattet hätte. »Die seltsamsten Bäume, die ich je gesehen, sind dies«, sagte er, »und dabei habe ich doch viele, selbst Eichen, vom Samen bis ins morsche Alter hineinwachsen sehen. Hätte ich nur Muße, unter sie zu gehen. Sie haben Stimmen, und mit der Zeit verstünde ich vielleicht ihre Gedanken.« »Bloß nicht«, sagte Gimli, »lassen wir sie lieber unter sich. Ihre Gedanken kann ich unschwer erraten. Sie hassen alles, was auf zwei Beinen geht. Und in ihrer Sprache dreht sich alles ums Erwürgen und Zermalmen.« »Nicht alle, die auf zwei Beinen gehen«, sagte Legolas, »darin, glaube ich, irrst du. Nur die Orks hassen sie, denn die Bäume gehören nicht hierher, und von Elben und Menschen wissen sie wenig. Fern von hier sind die Täler, in denen sie sprosten. Aus Fangorns Tiefen, Gimli, sind sie vermutlich gekommen.« »Dann ist das der gefährlichste Wald in ganz Mittelerde«, sagte Gimli. »Ich sollte dankbar sein für das, was sie hier geleistet haben. Aber lieben kann ich sie nicht. Du findest sie vielleicht wunderbar, aber ich habe ein größeres Wunder in diesem Land gesehen, schöner als jeder Hain oder jede Lichtung in allen Wäldern der Welt. Das Herz ist mir noch voll davon. Unbegreiflich sind mir die Menschen, Legolas. Hier haben sie eines der Wunder der nördlichen Welt, und wie sagen sie dazu? Höhlen, sagen sie, Höhlen. Löcher, in die man sich in Kriegszeiten verkriecht oder Futter speichert. Weißt du, mein guter Legolas, wie weit und herrlich die Grotten in Helms Klamm sind? Scharen von Zwergen würden Pilgerfahrten antreten, nur um sie zu sehen, wüsste man, dass es sie gibt. Ja, in purem Gold würden sie dafür bezahlen, nur einen kurzen Blick auf sie werfen zu dürfen. »Und ich gäbe Gold dafür, dass man es mir ersparte«, sagte Legolas, »und die doppelte Summe, um wieder herausgelassen zu werden, sollte ich mich je dort hinein verirren.« »Du hast sie nicht gesehen. Darum sei dir dein Spott verziehen«, sagte Gimli. »Aber du redest dummes Zeug. Findest du nicht diese Hallen schön, in denen euer König unter einem Berg im Düsterwald wohnt und bei deren Bau einst Zwerge geholfen haben? Es sind nur Löcher im Vergleich zu den Grotten, die ich hier gesehen habe. Den unermesslichen Hallen, erfüllt von einer immerwährenden Musik des Wassers, das tropfend und plätschernd auf Teiche fällt, schön wie der Kelezaram im Sternenschein. Und, Legolas, wenn die Fackeln entzündet werden und du über den sandigen Boden unter den hallenden Gewölben gehst, Legolas, dann glitzern Edelsteine, Kristalle und Adern von kostbarem Erz in den glatten Wänden. Und durch Falten von Marmor, durchscheinend wie die Hände der Königin Galadriel, schimmert das Licht wie durch Muscheln. Säulen in Weiß, Safran und Morgenrot, Legolas, gerillt und zu traumhaften Formen verschlungen, streben vom vielfarbigen Boden empor, den glitzernden Gehängen an der Decke entgegen. Flügel, Seile, Schleier, so fein wie gefrorene Wolken, Speere, Fahnen, Zinnen hängender Paläste. Von stillen Teichen werden sie gespiegelt. Eine schimmernde Welt schaut aus dunklen Wassern unter einer blanken Glasfläche hervor. Städte, wie sie Durins Sinn kaum erträumt haben könnte, dehnen sich über Alleen und Säulenhöfe bis in heimliche Winkel, wohin kein Licht dringt. Und plink fällt ein silberner Tropfen herab, und Kreise breiten sich über den Spiegel aus und lassen alle Türme sich verneigen und schwanken wie die Kräuter und Korallen in einer Meeresgrotte. Dann wird es Abend, die Lichter erlöschen und verglühen, die Fackeln ziehen weiter in eine andere Kammer und in einen anderen Traum. So geht es von einem Raum zum anderen, Legolas, von Halle zu Halle, Palast zu Palast, Treppe zu Treppe und immer weiter auf gewundenen Wegen bis ins Herz des Gebirges. Höhlen, die Grotten in Helms Klamm. Ein glücklicher Zufall war's, der mich dorthin verschlug. Ich könnte weinen, dass ich's. »Dir dies Glück zu deinem Trost, Gimli«, sagte der Elb, »dass du den Krieg wohlbehalten überstehst und später wiederkehren kannst, um sie von Neuem zu sehen. Aber erzähle nicht deiner ganzen Sippe davon.« »So wie du die Grotten schilderst, gäbe es für sie dort nicht mehr viel zu tun. Vielleicht ist es klug von den Menschen dieses Landes, über die Grotten wenig zu sagen. Eine Familie emsiger Zwerge mit Hammer und Meißel könnte mehr verderben, als die Menschen geschaffen haben.« »Nein, du verstehst nicht«, sagte Gimli, »keinen Zwerg könnte solche Schönheit ungerührt lassen. Niemand von Durins Volk würde in diesen Grotten nach Steinen oder Erzen schürfen und wären dort auch Gold und Diamanten zu holen. Fällst du einen Hain blühender Bäume im Frühjahr, um Brennholz zu machen? Diese Gärten von blühendem Gestein würden wir hegen und pflegen, nicht ausbeuten. Mit bedächtiger Hand und leichtem Hämmerchen. Kleiner Steinsplitter vielleicht, und nicht mehr an einem ganzen geschäftigen Tag. So könnten wir arbeiten. Und im Laufe der Jahre würden wir neue Wege bahnen und entlegene Kammern erschließen, von denen bis jetzt nichts zu sehen ist als das undeutliche Bild eines Hohlraums hinter Rissen im Gestein. Und Lichter, Legolas, wir würden Lichter schmieden, Lampen, wie sie einst in Khazad-dûm leuchteten. Und wenn wir es wünschten, würden wir die Nacht dort austreiben, die dort liegt, seit die Berge erschaffen wurden. Und wenn wir schlafen wollten, würden wir die Nacht zurückrufen.« »Du setzt mir zu, Gimli«, sagte Legolas. »So habe ich dich noch nie reden hören. Fast bedauere ich nun, diese Grotten nicht gesehen zu haben. Komm, lass uns einen Handel schließen. Wenn wir beide die Gefahren, die uns erwarten, wohlbehalten überstehen, dann gehen wir eine Weile zusammen auf Wanderschaft. Du besuchst Fangorn mit mir, und dann komme ich mit dir zu Helms Klamm.« »Das wäre nicht mein Heimweg, wenn ich die Wahl hätte«, sagte Gimli. »Aber gut. Ich werde Fangorn erdulden, wenn ich dein Versprechen habe, nachher mit zu den Höhlen zurückzukommen und das Wunder mit mir zu bestaunen.« »Ich verspreche es«, sagte Legolas. »Doch nun, leider, müssen wir sowohl die Höhlen wie den Wald eine Weile hinter uns lassen. Da, wir sind gleich aus den Bäumen heraus. Wie weit ist es bis Isengard, Gandalf?« »Etwa 15 Wegstunden, so wie Sarumans Krähen fliegen«, sagte Gandalf, »fünf vom Ausgang des Klammtals bis zu den Furten und nochmal 10 von dort bis zum Tor von Isengard. Aber die ganze Strecke werden wir heute Nacht nicht zurücklegen.« »Und was werden wir sehen, wenn wir dort ankommen?« fragte Gimli. »Du weißt es vielleicht, aber ich habe keine Ahnung.« »Genau weiß ich es auch nicht«, sagte der Zauberer. »Gestern spät abends war ich da, aber inzwischen kann viel geschehen sein. Aber ich denke, du wirst nicht sagen können, dass du den Ritt vergebens mitgemacht hast, auch wenn du die glitzernden Grotten von Aglarond dazu verlassen musstest.« Sahen sie alle die Bäume hinter sich und befanden sich nun am unteren Ende der Talschlucht, wo der Weg von Helms Klamm sich verzweigte, in einen, der ostwärts nach Edoras, und einen, der zu den Isengard